Die ökonomischen Ergebnisse. Die Diskussionen, die die Vorbereitung und bisherige Durchführung der Währungsunion begleiteten, krankten stets daran, dass nicht klar unterschieden wurde zwischen der gemeinsamen Währung als politischem Projekt und dem behaupteten ökonomischen Nutzen, den sie stiftet, beziehungsweise, wenn der Nutzen negativ ist, dem Schaden, den sie verursacht. Vielmehr wurde der erhoffte oder behauptete ökonomische Nutzen vor allem von jenen betont, die eine gemeinsame Währung aus politischen Gründen wollten. Dabei muss man zwei Fragen unterscheiden. Stiftet eine gemeinsame europäische Währung prinzipiell überhaupt einen wirtschaftlichen Nutzen und wenn ja, für wen und unter welchen Bedingungen? Vergleiche dazu Kapitel 5. Haben die bisherigen 12 Jahre der gemeinsamen Währung für die Mitgliedsländer einen messbaren wirtschaftlichen Nutzen gestiftet oder haben sie für einzelne Länder auch wirtschaftliche Schäden zur Folge gehabt? Was waren die Gründe für diese Entwicklung? Dazu werden im Folgenden wichtige ökonomische Indikatoren näher analysiert.